Venir se dit kommen. Lorsqu'on plonge dans le passé de kommen, on trouve gekommen. Gekommen. Donc gekommen, c'est venu. Comment diriez-vous il est venu? Er ist gekommen. Er ist gekommen. Oui. Et revenir se dit? Revenir en allemand, c'est littéralement venir en arrière. En arrière, venir, ou zurück, indique cette idée d'un retour. Zurückkommen. Zurückkommen. Comment diriez-vous, à quelle heure revenez-vous? Um wie viel Uhr kommen Sie zurück? Bien. Um wie viel Uhr kommen Sie zurück? Il reviendra bientôt. Il va bientôt revenir. Er wird. Bientôt. Er wird bald. Bald. Zurückkommen. Zurückkommen. Très bien. Er wird bald zurückkommen.